Doppelfernsprechkabine Reuterplatz, Ecke Weserstraße an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Kirche, die hier gerade heftig herumläutet, sowie eine halbe Zigarette, die hier unterhalb des Fernsprechgeräts geparkt worden ist, sowie ein abgekratzter, zerstörter Aufkleber der Firma Telekom SMS Service. Ansonsten, außer Nieselregen und einigen vorbeieilenden Passanten hier am Reuterplatz, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.